1. Danek wird das Himmelreich sein Jungfrauen gleichen, die ihr Lampen nehmen und ausgingen, den Brottigam zu empfangen. 2. Fünf von ihnen wären jedoch unklug, waren die anderen fünf klug handelten. 3. Die unklugen Jungfrauen nehmen zwar ihr Lampen mit, Vergessen aber, all dafür einzupacken. 4. Die klugen Hingen nehmen zusätzlich zu ihren Lampen auch all in Gefassen mit. 5. Die der Brottigam jedoch auf sich warten ließ, werden sie Almuden schliefen ein. 6. Mitten in der Nacht ertonte plötzlich ein Ruf, der Brottigam kommt. Get him entgegen. 7. Daraufhin erwachten alle Jungfrauen und bereiteten ihr Lampen vor. 8. Die Unklugen beten die Klugen, gebt uns etwas von Uramol, den unsere Lampen erloschen bereits. 9. Die Klugen erwideten jedoch, es konnte sonst für uns und euch nicht ausreichen, get besser zu den Verkaufen und kauft euch selbst Welsh. 10. Waren sie jedoch unterwegs wären, all zu kaufen, traf der Brottigam ein. Diegenigen, die Berit wären, jingen mit in zur Hochzeitsfeier hinien, und die tur word verschlossen. 11. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, offne uns die tur. 12. O aber antwortet ihnen, Warlick, ich sage euch, ich ken euch nicht. 13. Sei daher wachsam, denn wist weder den Tag noch die Stund. 14. Es verholt sich anlich wie mit einem Mann, der vor einer Reihe sein Diener rief und ihnen sein Vermogen anvertraut. 15. Gab dem einen fünf Talente, einem anderen zwei und dem dritten eins, jedem entsprechend seiner Fähigkeiten, und reist dann ab. 16. Der Diener, der die fünf Talente erholten hat, ging sofort hin, investiert sie und erwirtschaftete weitere fünf Talente. 17. Ebenso werfer Dirgenage, der zwei Talente bekommen hat, und gewann ebenfalls zwei weitere hinzu. 18. Der Diener jedoch, der nur ein Talent erholten hat, ging weg, grub ein Loch in die Erde und vergrub das Geld seines Herrn. 19. Nach langer Zeit kehrte der Herr dieser Diener zurück und forderte Rechenschaft von ihnen. 20. Der Diener, der die fünf Talente empfangen hat, trat vor und präsentiert fünf zusätzlich Talente, indem sagt, Herr, du hast mir fünf Talente anvertraut, sei, ich habe fünf weitere Talente hinzugewonnen. 21. Sein Herr lobte ihn, sei Gott, du tüchtiger und treuer Diener. Du warst in kleinen Dingen zuverlässig, die Schalb wird ich dir grossier Verantwortung übertragen. Komm und teil die Freude deines Herrn. 22. Auch der Diener mit den zwei Talenten kamen berichtet, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, sei, ich habe zwei weitere Talente erwirtschaftet. 23. Sein Herr antwortet ihm, sei Gott, du tüchtiger und treuer Diener. Du warst in kleinen Dingen true, die Schalb wird ich dir viel anvertrauen. Komm und teil die Freude deines Herrn. 24. Schließlich trat auch der Diener vor, der das ein Talent erholten hat, und erklärt, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, der erntet, wo nicht gesät hat, und sammelt, wo nicht ausgestreut hat. 25. Die Schalb furchtet ich mich und vergrub den Talent in der Ode. Hier ist du zurück, was dir gehort. 26. Sein Herr erwidert ihm, du böser und fauler Diener. Du wustest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. 27. Dann hattest du mein Geld den Bankiers anvertrauen müssen, damit ich es bei meiner Rucke mit Zinsen hat abheben können. 28. Nehmt ihm daher das Talent weg und gebt es dem, der bereits sein Talente besitzt. 29. Denn wer hat dem Word mehr gegeben wer denn, so das im Überfluss hat, wer aber nichts hat, dem Word selts das wenig genommen, was besitzt. 30. Werf den nutzlosen Diener hinaus in die äußerst Finsternis, dort Word hulen und zarnignischen sein. 31. Wenn jedoch der Menschensen in seiner Herrlichkeit kommt und el Engel mit im, Word sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 32. Al Volker werden den vor im Versamelt werden, den, und der Word SIE wohnen an der Trennen, so why einhert die Schaf von den Bocken? Trent. 33. Die Schaf Word zu seiner Rechten stellen, die Bock hingen zu seiner Linken. 34. Daraufhin Word der König zu denen auf seiner Rechten Seat sagen, kommt her, gesegneten Mainz Vaters, und das Rai, das Uk Seat der Oschafung der Welt bereitet ist. 35. Den ICH war hungrig, und hat mir zu essen gegeben, ICH hat Durst, und hat mir zu trinken gegeben, ICH war ein Fremder, und hat mich aufgenommen. 36. ICH war nackt, und hat mich bekleidet, ICH war krank, und hat mich besucht, ICH war im Gefängnis, und seid zu mir gekommen. 37. Daraufhin werden die Gerechten im Antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38. Wann haben wir dich als Fremden aufgenommen oder nackt gesehen und bekleidet? 39. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40. Der König Word ihnen Erwiden, Warlick, ICH Say Duke, was immer o einem dieser meiner geringsten Brüder getten hat, das hat mir getten. 41. Danach Word auch zu denen auf der linken Seat sagen, get weg von mir, overflachten, in das Uage fuhr, das für den Teufel und sein Engel bereitet ist. 42. Den ICH war hungrig, und hat mir nicht zu essen gegeben, ICH hat Durst, und hat mir nicht zu trinken gegeben. 43. ICH war ein Fremder, und hat mich nicht aufgenommen, ICH war nackt, und hat mich nicht bekleidet, ICH war krank und im Gefängnis, und hat mich nicht besucht. 44. Daraufhin werden auch SIE antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, als Fremden oder nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen. 45. A Word ihnen Erwiden, Warlick, ICH Say Duke, was immer o einem dieser geringsten nicht getten hat, das hat auch mir nicht getten. 46. Und dies werden zur Eugen Straf gehen, die gerechten aber zum Eugen leben.